Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Flächendeckendes WLAN, Online-Parlamentswahlen, E-Citizenship. Das kleine Estland will ganz groß sein, wenn es um Digitalisierung geht. E-Estonia oder Laptopia, wie die Baltenrepublik auch gern genannt wird, inszeniert sich selbst als voll digitaler Vorzeigestaat. Tatsächlich läuft vieles anders in Estland. Kritik etwa, wenn es um Datenschutz oder Sicherheitslücken geht, wird dabei nicht so gern gehört. Christoph Kersting war für uns in der Hauptstadt Tallinn unterwegs. Folgen Sie mir gleich, wir haben leider hier im großen Raum gleich eine ministeriale Delegation. Tobias Koch ist ein echter E-Believer. Der 29-Jährige gehört aber keiner Sekte an, sondern lebt und arbeitet in Estland. Um zu verdeutlichen, was dort grundlegend anders läuft als in seiner deutschen Heimat, muss der gebürtige Berliner nur in seine Hosentasche greifen und eine Plastikkarte herausholen, die nicht sehr viel anders aussieht als eine gewöhnliche Krankenversichertenkarte in Deutschland. Seine estnische Bürgerkarte steckt Koch nun in einen Smart Card Reader, ein digitales Lesegerät, angeschlossen an seinen Laptop. Okay, also ich gehe jetzt auf die Website digilugu.de und auf digilugu.de kann ich mir meine digitale Krankenakte angucken. Ich wähle den Login über die ID-Card, gebe meinen ersten PIN-Code ein und im nächsten Augenblick bin ich dann eingeloggt in meine persönliche Krankenakte, die in dieser Form, in dieser umfassenden Form tatsächlich auch nur für mich so sichtbar ist. In der Krankenakte kann Tobias Koch nun zum Beispiel nachsehen, wann seine estnische Hausärztin ihm zuletzt dieses oder jenes Medikament verschrieben hat, was sie hierfür als Honorar berechnet hat und wo und wann das digitale Rezept anschließend eingelöst worden ist. Doch die Bürgerkarte kann noch viel mehr. Mit ihr regeln die Bewohner Estlands einen Großteil ihres Lebens. Sie ist nicht nur Personalausweis und Führerschein, sondern auch Versicherungskarte, Ausweis für die Bücherei und Treuekarte im Supermarkt. Mit ihr wählen Estinnen und Esten sogar im Internet und geben ihre Steuererklärung online ab. Für uns wäre eine Option, also das sind natürlich IT-Dienstleistungen Richtung Nearshoring dann. Tobias Koch arbeitet im staatlichen e-Estonia Showroom in Tallinn, einer Art digitalem Schaufenster für Delegationen aus aller Welt. An diesem Morgen sitzt er in einem Konferenzraum vor seinem Laptop. Draußen im Showroom lässt sich gerade ein Minister aus der Republik Moldau die Segnungen der Digitalisierung erklären. Genau deswegen sind auch die 5 deutschen IT-Experten heute hier, die Koch um sich geschart hat. Eine Karte, mit der Bürger, aber auch Ärzte und Behörden Zugriff auf fast alle persönlichen Daten haben. Und wo bleibt da der Datenschutz? Eine reflexartige Frage. Tobias Koch kennt das natürlich, vor allem von deutschen Besuchern des Showrooms. Estlands Antwort darauf klingt wie der Werbeslogan für einen neuen Mittelklassewagen. Truth by Design. Truth by Design. Jeder Zugriff auf Daten wird registriert. Das heißt, wenn ich jetzt in der estnischen Steuerbehörde oder in der Bank arbeite, ich nutze diese Karte auch, um mich dort zu identifizieren. Wenn das Finanzamt meine Informationen im Einwohnermeldeamt abfragt, dann kann ich das später in einer Log-File sehen. Das heißt, ich habe einen Timestamp, ich habe eine Beschreibung, was gemacht wurde und wer das gemacht hat. Das heißt, das ist etwas, was in Estland das Reversed Big Brother Principle genannt wird. Estland gilt schon seit den 1990er Jahren als Digitalpionier. Und dieser Erfolg ist bis heute vor allem mit dem Namen Skype verbunden. Das weltweit bekannte IT-Unternehmen wurde 2003 in Luxemburg gegründet und gehört mittlerweile zu Microsoft. Die Skype-Software allerdings haben 3 estnische Tüftler in Tallinn entwickelt. Dabei gibt es durchaus Kritik an der Online-Gläubigkeit der Esten im Alltag. Amerikanische Forscher der Universität Michigan etwa verwiesen 2016 auf die veraltete Sicherheitsarchitektur bei Online-Wahlen in Estland und empfahlen, das E-Voting in der heutigen Form lieber einzustellen. Im Herbst 2017 wurden dann Sicherheitslücken bei einer Vielzahl estnischer Bürgerkarten bekannt. Ein internationales Forscherteam hatte herausgefunden, dass die Karten theoretisch auch ohne dazugehörige PIN benutzt werden können. Sämtliche Bürgerkarten wurden deshalb in der Folge quasi vom Netz genommen und benötigten ein aufwendiges Update. Keine Lappalie, sagt auch Robert Krimmer. Der Österreicher ist seit 2015 Professor für E-Governance an der TU Tallinn. Auch er hat eine Bürgerkarte, nutzt sie täglich. Aber auch ungeachtet der möglichen Sicherheitslücken sieht der 40-Jährige hier noch Luft nach oben. Was meistens funktioniert, sind die Standardfälle, aber sobald ein Ausnahmefall eintritt, dann gibt es ein Problem. Als Beispiel, also unsere Familie hat eben Nachwuchs bekommen und ich habe dann natürlich aus meiner Neugier heraus die Registrierung der Geburt im Internet natürlich vornehmen wollen. Startet die Anwendung ein paar Stunden nach der Geburt und dann sagt mir das System, ja, Sie sind nicht verheiratet. Und ich weiß, dass ich meine Heiratsurkunde eben vorher schon mal präsentiert habe, aber dadurch, dass wir nicht in diesem estnischen digitalen Ökosystem groß geworden sind und geheiratet haben, war das nicht verzeihend und ich musste das erst nachtragen lassen. Beim Thema Digitalisierung wünscht sich Robert Krimmer generell etwas mehr Distanz und Selbstkritik in seiner baltischen Wahlheimat. Äußert aber auch Verständnis dafür, dass Estland so offensiv auf die digitale Karte setzt und damit auch so lautstark an die Öffentlichkeit geht. Mit dem Digitalen hat eigentlich Estland etwas geschafft, das vergleichbar ist jetzt mit der Bedeutung von Mozart für Österreich. Ja? Also wirklich so, mit dem kann man sich international dann sagen, ja, bei uns geht alles digital. Dann sagt er, boah, ihr könnt das. Ja?